Aperitif im Himmel. 1947 ereignete sich der erste spektakuläre Fall, bei dem es wegen Alkoholgebrauchs im Cockpit zu einem Schuldspruch kam. Das Flugzeug war klein, die Anschuldigung groß. Zwei Piloten und ein Flugingenieur hatten einen Trainingsflug unternommen. Bei der Rückkehr nach New York stürzte das Flugzeug im Landeanflug in die Bucht. Eine Autopsie ergab ein vernichtendes Urteil. Im Alkoholrausch umgekommen. Freunde und Kollegen, die ganze Verwandtschaft, alle schrien empört auf. Niemand von ihnen hatte jemals beobachtet, dass die Verunglückten leidenschaftliche Trinker gewesen wären. Man stand vor einem Rätsel. Doch das Ergebnis der Autopsie war einwandfrei und sachlich richtig. Es war ein Mann namens Robert Crisp, der mit der weiteren Untersuchung beauftragt wurde. Er spürte rasch, dass es mit dem Alkohol im Blut der Verunglückten eine besondere Bewandtnis haben musste. Das Flugzeug war nicht aufs Festland gestürzt, sondern in das Wasser einer Bucht. So kam es bald darauf in einem Labor, das vom Civil Aviation Board beauftragt worden war, zu merkwürdigen Tierversuchen. Dort wurden Behälter mit dem Seewasser der Bucht gefüllt. Dann wurde Alkohol hinzugefügt. In dieser Mischung ertränkte man Labormäuse. Kein Fall für Tierversuchsgegner, doch immerhin mussten sie nicht für sinnlose Kosmetiktests sterben. Man ließ sie mehrere Stunden in den Tanks liegen. Genauso lange, wie die Verunglückten im Meerwasser gelegen hatten. Die Untersuchung zeigte, dass sowohl das Lungengewebe wie das Gehirn eine große Menge Alkohol aufgenommen hatten. Waren die Besatzungsmitglieder in einer ähnlichen Mischung ertrunken? Genau das hatte Crisp vermutet, daher die Versuche. Doch woher kam der Alkohol in einer verdreckten Long Island-Bucht? Die Crew hatte keine alkoholischen Getränke mit an Bord genommen, das ließ sich nachprüfen. Doch hinter ihren Sitzen befanden sich Tanks, die 40 bis 80 Liter fassten und Enteisungsflüssigkeit enthielten, die auf die Windschutzscheiben gesprüht werden konnten. Sie waren durch den Aufprall nach vorn geschleudert und zerfetzt worden. Ihr Inhalt? Alkohol. Denn der eignet sich ausgezeichnet zum Enteisen. Und so ergab die Untersuchung, dass die Crew erst nach dem Tod in den Genuss des Alkohols gekommen war. In einem wiederaufgenommenen Verfahren wurden alle Besatzungsmitglieder freigesprochen.